Vor 20 Jahren hatte Genosse Kim Jong-il die Bewegung der Generalmobilmachung für Landespflege initiiert. Aus diesem Anlass gab es am 10. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung. Park Bong-zu, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Ministerkabinetts der Demokratischen Volksrepublik Korea und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, die Funktionäre der Streitkräfte, Machtorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, sowie die Mitarbeiter und Werktätigen der Organe und Betriebe in der Stadt Pyongyang nahmen an der Veranstaltung teil. Park Bong-zu unterstrich in seinem Referat, Genosse Kim Jong-il habe am 11. August, Sütze 85, 1996, das klassische Werk für eine Wende bei der Landespflege veröffentlicht und dabei die originelle Idee darüber dargelegt, die Landespflege als eine Sache der ganzen Partei und Gesellschaft durchzuführen. Es sei ein wichtiges Ereignis für die Einleitung einer epochalen Wende beim Territorialaufbau und der Landespflege gewesen. Die Idee des Genossen Kim Jong-il über den Territorialaufbau und seine Verdienste seien standhaft zu verteidigen und weiter zu glorifizieren. Außerdem solle man unter der weisen Führung des Genossen Kim Jong-un das Feuer der Bewegung der Generalmobilmachung für Landespflege noch heftiger lodern lassen und somit das Land in ein Paradies verwandeln, so hob der Referent hervor.